Edelweißpiraten, so nannten sich in den 30er, 40er Jahren Gruppen von Jugendlichen, die gegen die Nazis standen. Einige von ihnen bekämpften das Terrorregime mit der Waffe. Die meisten wurden von der Gestapo entdeckt, gefoltert und hingerichtet. Nur wenige entkamen. In meiner Gegend nannten sich die Edelweißpiraten Navajos. Sie trugen das aus Horn geschnitzte Edelweiß unterm Hemdenkragen, gaben sich Namen von Indianern und alten Trappern und hatten als geheimes Erkennungszeichen einen Pfiff, den Refrain eines Soldatenliedes, das damals gebrüllt wurde und heute immer noch gebrüllt wird. Aber die letzten Töne wurden quer gepfiffen. Pfeife dir den alten Pfiff am Grab und nenn dich Kamerad. Du nanntest dich Nevada Kid und warst ein Edelweißpirat. Den Namen weiß heute keiner mehr. Sie nennen dich die schwule Sau, den Säufer, der Verräter war und stehen am Tresen fröhlich blau. Die Stadt riecht immer noch nach Russ, die Mauersegler fliegen noch. Du träumtest dich mit ihnen weg, Nevada, zu den Navajos. Da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-da-dim, da-da-da-dim, da-da-da-dim. Den abgestoppten Rumba-Schlag auf der Gitarre konntest du. Die Tresenklicke weiß von nichts, sie ist fröhlich, manchmal schlägt sie zu. Es war ein Edel. Im Trommler- und Fanfarenzug der Hitlerjugend zogst du mit und bei dem schrägen Heldenlärm trommeltest du gegen den Tritt. Und als man beim Geländespiel dich nackt im Heu mit Dieter fand, da hat die Horde euch mit Teer das Schwulenzeichen eingebrannt. Den Ordenführer gibt es noch, der leitet eine Klinik jetzt. Als ihr das Werk an der SS gesprengt habt, blieb er unverletzt. Dein Steckbrief hast du später oft gezeigt, du trugst ihn immer mit. Gesucht wird wegen Hochverrat sein Deckname Nevada Kid. Dann ging der Munitionszug hoch, das Vorratslager voll Benzin. Sie kriegten euch und hängten fünf, du konntest zu den Amis fliehen. Und als der Krieg zu Ende kam, an einem Montag früh im Mai, fuhrst du in einem offenen Jeep in unsere Stadt und schlugst dabei die Klamm vor deinen Rumba-Schlag. Die Mauersegler schrien hell, für eine Zeit lang warst du Held, dann warst du wieder kriminell. Da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-di-dum, da-da-di-dum. Zu warm dein Freund, zu kalt der Krieg, dann saßt du wieder mal im Knast. Und ein Gericht entschied, dass du noch schlimmer wie die Nazis warst. Es war ein Edelweiß. In dieser Stadt, in diesem Land, macht der sein Glück, der schnell vergisst, was früher war und der in seiner Clique fröhlich weiterfrisst. Dies Grundgesetz begriffst du nicht, das ist auch schwer alleingestellt und immer auf der Suche nach dem einen Freund, der Wärme hält. Hast du den Säufertraum geträumt, kommt, weil du ihn nicht gefunden hast. Die Mauersegler träumen nicht, stand auf der Zellenbahn im Knast. Hier wird jetzt wieder viel geträumt und manchmal bis der Morgen graut. Die Träume sind aus anderem Stoff und so wie damals schräg und laut. Es war ein Edelweiß. Pfeife dir den alten Pfiff am Grab und nenn dich Kamerad. Du nanntest dich Nevada Kid und warst ein Edelweiß-Pirat.